Praise the Lord. Preist den Herrn. Hey, I love you all. Hey, ich liebe euch alle. I love you all. Ich habe euch wirklich lieb. I must say you have a voice. Ich muss sagen, ihr habt eine Stimme. And a loud one at that. Und was für eine laute. Now give a shout to the Lord. Lasst uns jetzt laut zum Herrn Jesus rufen. Halleluja, Lord. Halleluja, Herr. We thank you, Lord, wir danken dir, Herr, für all die Zeugnisse, die wir gehört haben. Wir wissen, dass du immer noch der Gott bist, der Wunder wirkt, der heilende Herr. Wir geben dir alle Ehre und alles Lob im Namen von Jesus. Holy, holy. Heilig, heilig. Holy, holy. Holy, holy. Heilig, Herr Gott. Lord God. Allmächtiger. Almighty. And we. Und wir erheben unsere Herzen vor dir. Before you. Als Zeichen unserer Liebe. Of our love. Holy, holy. Heilig. Holy, holy. Heilig. Sing it. Singt es. Holy, holy. Holy, holy. Holy, holy. Lord God Almighty. As we live our hearts before. Nun erhebt eure Hände zum Herrn. Gracious Father, gracious Father, gracious Father, we are so blessed to be your children. Blessed to be your children, gracious Father. And we lift our hearts. We lift our hearts before you as a token of our love. Gracious Father, gracious Father, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Our hearts before you, Lord. Our hearts before you as a token of our love. Hallelujah. Der Herr Jesus sagte, und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Vielleicht hast du dein Vertrauen schon vor einiger Zeit auf Christus gesetzt, aber noch nie die Taufe des Heiligen Geistes erlebt. Du musst verstehen, wenn du wiedergeboren bist, ist der Heilige Geist in dir. Von dem Moment an, in dem du wiedergeboren bist, nimmt der Heilige Geist seinen Wohnsitz in dir. Also wenn du gerettet bist, wenn du wiedergeboren bist, ist der Heilige Geist in dir wohnhaft. Aber wenn du im Geist getauft wirst, wird er zum Präsidenten über dich. Wir alle sind es müde, unser Leben selbst zu führen oder von anderen führen zu lassen. Weil wir so voller Schwächen sind, voller Unwissenheit. Wir wollen unser Leben auf erfolgreiche Bahnen lenken, scheitern aber immer wieder. Warum? Diese Erfahrungen sind wichtig, damit wir lernen, dass nur der Heilige Geist uns auf Wege des Friedens und des Wohlstands führen kann. Und das Wort Frieden, Shalom im Hebräischen, bedeutet nicht nur Seelenfrieden, sondern auch Gesundheit, Wohlbefinden, Ganzheit für deinen Geist, deine Seele und deinen Körper. Nur der Heilige Geist kann uns auf den Wegen des Friedens und des Wohlstands führen. Jesus sagt, wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch alles lehren. Er wird euch in alle Wahrheit führen. Der Prophet Jesaja prophezeite und sagte: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist. Wenn Gott dich lehrt, dann tut er das immer zu deinem Vorteil, niemals zum Nachteil. Du wirst in diesem Bereich nicht scheitern, wenn er dich unterweist. Wenn wir versuchen, uns selbst zu unterrichten, weil wir denken, dass wir klug genug sind, unser Leben zu führen, oder wenn wir auf den Rat von Menschen hören, die selbst voller Schwächen sind und ihre eigene Unwissenheit nicht erkennen, dann scheitern wir. Denn nur einer kann nicht scheitern. Nur einer ist unfehlbar. Und das ist der Heilige Geist, der jetzt hier ist und dich, Kind Gottes, bis zum Überfließen füllen möchte. Ein biblisches Zeichen dafür ist, dass jemand, der mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, in einer himmlischen Sprache spricht, nicht in seiner Muttersprache. Diese Person spricht in einer Sprache, die sie nie gelernt hat. Eine Sprache aus dem Himmel, die der Teufel nicht entschlüsseln kann. Eine Sprache, die dich segnet, die dich erbaut und dich von innen heraus stärkt. Es ist die Sprache der Kraft. Denn, Kind Gottes, wenn du die Taufe im Heiligen Geist empfängst, so sagt es Jesus, empfängst du Kraft. Wofür diese Kraft? Um Kranke zu heilen, um böse Geister auszutreiben. Geister, die Menschen gedanklich und körperlich durch Depression und Krankheit bedrängen. Wenn der Herr dich frei macht, bist du wirklich frei. Falls du also noch nie die Taufe des Heiligen Geistes empfangen hast, möchte ich jetzt im Namen von Jesus für dich beten. Erwarte dabei, voll und ganz in Zungen zu sprechen. Die Apostelgeschichte berichtet, dass am Pfingsttag im Obergemach, als der Heilige Geist wie ein brausender, mächtiger Wind kam, alle erfüllte, die sich dort aufhielten. Und die Bibel sagt, sie begannen selbst zu sprechen. Man beachte, sie begannen, nicht der Heilige Geist. Viele Menschen warten darauf, dass der Heilige Geist durch sie spricht. Doch er besitzt dich nicht wie ein böser Geist. Der Heilige Geist wird dir Worte geben, die du noch nie zuvor gehört oder gesprochen hast. Denk nicht, dass es unlogisch klingen könnte oder sogar seltsam, sondern sprich es aus. Es ist die Sprache der Kraft aus dem Himmel. Aber du musst sprechen, der Herr wird dich dazu anregen. Böse Geister zwingen dich, der Heilige Geist führt dich. Wenn du nicht sprichst, wird nichts geschehen, aber wenn du sprichst, wird er dir immer mehr Worte geben. Und je mehr du diese Worte sprichst, wird die Sprache der Kraft dich mit der Macht von oben kleiden. Bist du bereit? Keine Sorge, du wirst keinen anderen Geist empfangen. Dies ist für diejenigen bestimmt, die an Christus glauben. Ist es möglich, Pastor, dass ich gerettet bin und den Heiligen Geist nicht habe? Nein, du hast den Heiligen Geist. Er ist in dir. Aber wenn du die Taufe empfängst, was ist er dann? Präsident über dich. Das wollen wir jetzt tun. Seid ihr bereit? Erhebt eure Hände überall in diesem Saal und überall dort, wo ihr dies gerade seht. Im Namen des Herrn Jesus Christus werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Im Namen des Herrn Jesus Christus beginnt jetzt zu sprechen. Sprecht es aus, sprecht es aus. Der Heilige Geist wird nicht für euch sprechen. Er wird euch die Anstöße geben, die Formulierungen. Aber ihr müsst sie aussprechen. Genau, genau so. Okay, jetzt stoppt. Ihr seht, ihr könnt jederzeit anhalten und jederzeit beginnen. Paulus sagt, ich will mit dem Geist beten und ich will mit dem Verstand beten. Achtet auf das Ich will. Das ist eure eigene Entscheidung. Der Heilige Geist besitzt euch nicht wie ein böser Geist und zwingt euch nicht, Dinge zu tun, die ihr nicht tun wollt, Gedanken zu denken, die ihr nicht denken wollt, oder Gefühle zu empfinden, die ihr nicht fühlen wollt. Das ist ein böser Geist. Der Heilige Geist hingegen führt euch. Wenn er kommt, gibt er euch die Worte. Sobald ihr das erste Wort aussprecht, ist es ähnlich wie ein Kind, das zu sprechen beginnt. Papa, Abba. Und dann, wenn es wächst, wird es mehr und mehr sprechen. Sein Wortschatz wird sich erweitern. Also, wenn ihr in Zungen betet, sprecht ihr diese wenigen Worte. Die Bibel sagt sogar mit stammelnden Lippen. Selbst stammelnde Lippen sind schon Sprachengebet, himmlische Sprache. Gott wird euren Wortschatz erweitern. Das ist etwas, was der natürliche Mensch nicht mag. Denn sein logischer Verstand sagt, das ist Unsinn. Ich mag keine Dinge tun, die ich nicht verstehe. Ich kann mich nicht an etwas erfreuen, was ich nicht verstehe. Doch das stimmt nicht, denn oft erfreut er sich an Dingen, die er nicht versteht, wie etwa die Klimaanlage. Er mag vielleicht nicht wissen, wie sie funktioniert, aber er genießt sie. Ihr müsst nicht alles verstehen. Euer Verstand hat euch zu lange beherrscht. Obwohl Gott nie wollte, dass ihr euer Leben ausschließlich von eurem Gehirn bestimmen lasst. Euer Gehirn ist euer Diener. Ihr solltet es nutzen. Lasst nicht zu, dass ihr zum Sklaven eures Verstandes werdet. Wie hat Gott mich gestaltet, Pastor Prince? Nun, die Bibel sagt, dass Gott dich nach seinem Bild erschaffen hat. Als er dich schuf, hauchte er dir seinen Geist, seinen Atem ein. Okay, hör zu. Der Mensch wurde zu Geist, Seele und Körper. Du bist ein geistliches Wesen. Geist und Gott sind in Kontakt. Mit dem Verstand kommunizierst du auf der mentalen und intellektuellen Ebene. Mit dem Körper berührst du die physische und materielle Welt. Aber Gott hat es so vorgesehen, dass du aus deinem Geist heraus agierst, dann durch deinen Verstand und dich in deinem Körper ausdrückst. Aber weil der Geist des Menschen durch die Sünde von Gott getrennt und abgestumpft wurde, begann der Mensch aus seinem Verstand zu leben. Er wird zu einer mentalen und intellektuellen Person, die alles durchdenken will, nur um festzustellen, dass er umso mehr in dem, was er für seine Intellektualität hält, fortschreitet. In der heutigen Welt gibt es viele Fortschritte. Wir leben in Jahrzehnten, in denen wir so viele Fortschritte erleben. Viele von uns erinnern sich noch daran, wie wir das Wählscheibentelefon und öffentliche Telefonzellen benutzt haben. Und was ist jetzt das Neueste? KI. ChatGPT. Und die Menschen tun allerlei Dinge damit. Aber hört, Freunde, die Welt steht immer noch am Rande des Krieges. Es gibt Konflikte in verschiedenen Ländern. Menschen töten weiterhin einander. Die Scheidungsraten sind höher denn je. Hass ist präsent. Bitterkeit ist präsent. Und Depressionen haben jetzt die Grenzen dessen überschritten, was die Welt vor einigen Jahrzehnten niemals erwartet hätte. Eine Epidemie der Depression, von der auch junge Menschen betroffen sind. Was bringt also unser Fortschritt im Intellekt, wenn wir denken, wir würden klüger, aber im Herzen eine große Leere spüren? Diese Leere entsteht, weil du nicht dazu bestimmt bist, nur durch dein Gehirn zu leben, sondern durch den Geist. Ja, du solltest dein Gehirn nutzen. Der Intellekt ist dir von Gott gegeben. Du solltest ihn als Diener nutzen. Aber wenn du in Zungen betest, übrigens, ihr dürft euch jetzt setzen, okay? Wir werden weiterhin im Fluss des Heiligen Geistes von Gott bleiben und mehr über seine Wege lernen. Lange Zeit dachten Christen, wir sollten nicht über den Heiligen Geist lehren, weil sie aus der alten King James Bibel zitieren, wo steht, der Heilige Geist wird nicht von sich selbst sprechen. Tatsächlich ist das ein Missverständnis. In der neuen King James Übersetzung heißt es richtig, der Heilige Geist wird nicht aus eigener Autorität sprechen, sondern das verkünden, was er vom Vater hört. Das wird er uns sagen. Es geht also nicht darum, dass er nicht von sich selbst sprechen darf. Er wird nicht aus eigener Autorität sprechen. Es ist also in Ordnung, über den Heiligen Geist zu lehren. Tatsächlich brauchen wir mehr Unterweisung über den Heiligen Geist. Und je mehr du in Zungen betest, der erste Nutzen. Die Bibel sagt, wer in einer unbekannten Zunge spricht, erbaut sich selbst. Und das Wort erbauen ist Oikodomio. Oikodomio bedeutet wörtlich das Haus bauen. Oikos ist Haus, Domio bauen. Im Alten Testament, in der griechischen Septuaginta-Version, wenn es um den Bau des Hauses Gottes durch Salomo geht, und später, als das Haus verfiel und dann von anderen Königen repariert wurde, wird das Wort Oikodomio verwendet. Sogar für die Reparatur. Und wer ist heute das Haus Gottes? Wisst ihr nicht, dass eure Körper der Tempel des Heiligen Geistes sind? Also, die Bibel sagt, wenn du in einer unbekannten Zunge betest, baust du dich selbst auf. Die Wissenschaft, die Medizin erklärt, dass eine Krankheit ein Zusammenbruch bestimmter Teile unseres Körpers ist, einschließlich des Immunsystems. Tatsächlich ist Krankheit ein Zusammenbruch, ein Dis-Ease, ein Unwohlsein. Man befindet sich nicht mehr in diesem Zustand der Normalität, dieser Zone der Gesundheit. Man ist zusammengebrochen. Je mehr ihr in Zungen betet, desto mehr baut ihr euch auf. Viele denken, dass man durch das Zungengebet nur geistlich wächst. Aber in der Bibel steht, wer in einer unbekannten Zunge spricht, erbaut sich selbst. Und zwar ganzheitlich, Geist, Seele und Körper. Das ist der erste Nutzen. Ihr baut euch selbst auf. Und ihr könnt auch andere nicht aufbauen, bis ihr euch selbst aufgebaut habt. Ärzte sagen uns, dass unser Gehirn schrumpft, wenn wir älter werden. Also baut euer Gehirn auf. Alles sollte aufgebaut werden, nicht abgebaut. Kann ich mal ein kräftiges Amen hören? Der zweite Nutzen, den die Bibel beschreibt und den Paulus in 1. Korinther 14 beim Lehren über die Gabe der Zungenrede erwähnt, bezieht sich auf das, was in Jesaja 28 steht. Das ist die Ruhe, das ist die Erfrischung. Denn mit stammelnden Lippen und mit einer anderen Zunge wird er zu den Menschen sprechen. Und wie Paulus und Jesaja vorhersahen, wird es die geben, die diese Botschaft ablehnen. Gott sagt, das ist die Ruhe und die Erfrischung. Dennoch werden sie nicht hören. Es gibt jene, die nicht hören werden. Genau wie jene, die heute behaupten, dass Gott nicht mehr heilt, dass die Zeit der Wunder vorbei sei. Doch es gab nie eine Zeit der Wunder. Es gab immer den Gott der Wunder, und er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Gott möchte, dass es dir gut geht. Gott möchte, dass du stark bist. Gott möchte, dass du gesund bist. Manche Bibelleser verbringen so viel Zeit im Alten Testament und verwechseln dabei Gottes Werke mit denen des Teufels und umgekehrt. Zum Beispiel, als Hiob angegriffen wurde, sagte Hiob, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Diesen Satz verwenden die Menschen bei Beerdigungen und dergleichen. Das ist teilweise wahr, teilweise falsch. Der Herr gab, das stimmt. Aber der Herr nimmt weg? Nein. Wenn man das erste Kapitel liest, war es Satan, der Hiob seine Familie, seine Gesundheit, sein Eigentum, seine Habe nahm. Denn Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Aber ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Der Teufel ist also der Übeltäter. Aber wenn ihr die Geschichte Hiobs lest, seht ihr, dass die Chaldäer, die Babylonier kamen und Hiobs Land überfielen und sein Eigentum raubten. Ein Taifun, ein Hurrikan kam und zerstörte, was Hiob besaß. Das Haus, unter dem Hiobs Kinder waren, stürzte ein. Es sieht aus wie Naturkatastrophen, wie die Welt, die wir heute sehen. Wir sprechen von einer entfesselten Natur. Wir sprechen über die globale Erwärmung und ähnliche Themen. Aber denkt nur an Katastrophenanleihen, die auch Act of God Bonds genannt werden und sich auf Erdbeben oder Hurricanes beziehen. Doch das sind keine Acts of God, keine Handlungen Gottes. Es sind Handlungen des Teufels. Der größte Triumph des Teufels, ich würde fast coup de grâce sagen, aber das Wort enthält grace, was Gnade bedeutet, und der Teufel hat keine Gnade. Seine größte Leistung ist es, etwas zu tun und so zu tun, als wäre er nicht beteiligt. Er liebt es, wenn die Menschen denken, er existiere nicht, sodass Gott die ganze Schuld bekommt. Hört ihr, was ich sage? Die Probleme in eurem Leben, wenn ihr Stress erlebt, wenn Depressionen euren Geist quälen, wenn Krankheiten euren Körper verwüsten, das ist nicht das Werk Gottes. Wollt ihr Gott sehen? Die deutlichste Weise, Gott zu sehen, ist in Jesus Christus. Die Bibel sagt in Hebräer 1, Jesus ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Jesus selbst sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. So erkennen wir Gott. Und in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, wo berichtet wird, wie Jesus auf Erden in menschlicher Gestalt wirkte, was tat er? Gott salbte Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Wer überwältigte sie? Der Teufel. Wer heilte sie? Jesus. Jesus ist also stets im Dienst des Heilens. Nie findet man in den Evangelien zu irgendeinem Zeitpunkt bei Jesu irdischem Wirken einen Hinweis darauf, dass es hieße, Jesus traf einen Mann, der vor Gesundheit strahlte. Sein Aussehen war prächtig. Und der Herr rief ihn zu sich und sagte, du bist zu schön. Hier, empfange Lepra. Niemals. Wenn ihr das finden könnt, dann werde ich vielleicht glauben, dass Gott manchmal heilt und manchmal nicht. Aber was ich in der Bibel sehe, ist, dass Jesus, das Ebenbild Gottes, immer heilt, immer reinigt, immer vergibt und die Menschen immer von den Mächten der Finsternis befreit. Immer. Und bringt Jesus Wohlstand? Vermehrt er das Geringe? Ja. Sie brachten die Mahlzeit eines Jungen, 5 Brote und 2 kleine Fische zu Jesus. Was geschah? Sie vermehrten sich. Und er ernährte 5000 Menschen und es blieben 12 Körbe voll übrig. Das zeigt mir, dass der Herr uns immer mehr als genug geben will. Warum mehr als genug? Damit wir ein Segen sein können. Preis den Herrn. Nie würde Jesus sagen, jetzt gib mir deine Brote und Fische, Junge. Ihn anschauen, sie dann essen und sagen, das war's. Ich möchte nur, dass du lernst zu hungern, denn manchmal möchte Gott, dass du hungrig bist. Will Gott manchmal, dass wir nicht zu gesund, zu strahlend sind, dass wir krank sind? Niemals. Er reinigt stets die Aussätzigen, er weckt die Toten. Denn all diese Dinge widersprechen Gottes Plänen und Absichten für uns. Warum gibt es sie also heute? Warum sterben Menschen? Warum altern Menschen? Warum erkranken Menschen? Wegen der Sünde. Die Sünde gibt dem Teufel, der auf das Gesetz pocht, einen rechtlichen Anspruch auf diese Erde. Aber ich habe gute Nachrichten, Freunde. Sein Pachtvertrag läuft ab. Jesus Christus kehrt zurück. Und wir sind zwar in dieser Welt, gehören ihr aber nicht an. Und alle sagen Amen. Lasst uns ihn loben. Halleluja. Danke. Je mehr wir im Geist beten, nicht nur zur Selbststärkung und für Ruhe und Erholung, wer mag Gottes Art der Entspannung? Ihr müsst nicht irgendwo zu teuren Wellness-Einrichtungen hinfahren, wisst ihr? Ihr müsst nicht auf eine idyllische Insel fahren, um euch zu entspannen. Oft kommt man von solchen Orten zurück und braucht erst recht Erholung. Gottes Entspannung hingegen ermöglicht es euch, im Geist zu beten. Leise. Wo immer ihr seid, während ihr arbeitet, tippt oder was auch immer ihr tut, könnt ihr leise beten. Und wisst ihr, was ihr damit tut? Ihr ruht und erfrischt euch. Und der nächste Vorteil ist, ihr betet in eure Zukunft hinein. Wenn Hiob diese Sprache im Alten Testament gehabt hätte, Hiob, der im Alten Testament lebte, das Buch Hiob ist das älteste Buch in der Bibel, wenn Hiob damals diese Sprache gehabt hätte, hätte er gegen die Pläne Satans, die gegen ihn gerichtet waren, angebetet. Aber er konnte es nicht. Warum? Weil er nur in seiner eigenen Sprache beten konnte, was ihn auf sein eigenes Verständnis beschränkte und auf sein eigenes Wissen limitierte. Man kann nicht über sein Wissen hinaus beten, aber wenn man im Geist betet, betet man für die Zukunft, für Dinge, die man noch nicht einmal kennt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und ich bin froh, dass Gott uns manches verbirgt, denn ich sage euch, wenn er uns alles zeigen würde, würden wir einfach umfallen. Wir könnten es nicht bewältigen. Warum? Es wäre einfach zu überwältigend. Wenn der Herr mir in meiner Schulzeit gezeigt hätte, was er mit mir vorhatte, ich hatte damals ein Stotterproblem, ich stotterte und stammelte. Wenn der Herr mir gezeigt hätte, dass ich eines Tages vor Tausenden predigen werde, stellt euch vor, ich bete eines Tages und er zeigt mir, du wirst vor Tausenden predigen, euch allen, okay? Tausenden von Menschen. Dann wäre ich nicht mehr zur Kirche gegangen, weil ich nicht gewollt hätte, dass Gott mich benutzt. Ich hätte es damals nicht bewältigen können. Also bin ich froh, dass ich auch damals in Zungen gebetet habe. Ich bete in die Zukunft. Ich bete für Dinge, die noch kommen werden. Für meinen zukünftigen Ehepartner, für meine zukünftigen Kinder und deren Schicksale. Ich kann heute beten, ich bin nicht an die Zeit gebunden. Er ist der Herr über Zeit und Raum und ich überschreite sogar den Raum. Ich kann in meine Zukunft gehen und für Dinge beten, die noch nicht geschehen sind, damit Gott den Weg ebnet und alle krummen Wege begradigt. Wenn ich in Zungen bete, kann ich für geliebte Menschen beten, die in Gefahr sind, ohne dass ich überhaupt weiß, dass sie in Gefahr sind. Wenn ich auf mein eigenes Verständnis und Wissen beschränkt wäre, könnte ich nicht für sie beten, weil ich nicht wüsste, dass sie in Gefahr sind. Ich weiß nicht, dass der Teufel etwas gegen sie geplant hat, vielleicht heute Abend oder wann auch immer. Aber wenn ich im Geist bete, deckt der Heilige Geist alles ab. Er überschreitet Zeit und Raum. Deshalb ermutige ich euch, immer mehr im Geist zu beten. Lasst uns nicht nur besondere Gebetszeiten haben, sondern den ganzen Tag im Geist beten. Ob ihr kocht, fahrt oder was auch immer ihr während der Woche tut, betet von heute an immer mehr im Geist. Dies ist ein Auftrag des Herrn an mich, euch zu sagen. Betet mehr im Geist. Ihr seid Menschen des Geistes. Preist den Herrn. Wisst ihr, im Obergemach führte Jesus das Thema des Heiligen Geistes ein. In Johannes 14 sagt er, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben. So stellte er den Heiligen Geist als Helfer vor. Parakletos im Griechischen. Para neben, Kletos helfen, unterstützen. Ein Beistand. Der Beistand ist also jemand, der nicht fern ist, sondern jemand, der direkt an eurer Seite ist. Wie oft denkt ihr, ich bräuchte jetzt wirklich einen guten Rat, ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll? Der Beistand ist direkt neben euch. Also sagt Jesus, ich sende euch einen anderen Beistand. Warum einen anderen? Weil er bisher selbst ihr Beistand in ihrer Mitte war. Wenn er von einem anderen spricht, meint er jemanden, der ihm gleich ist. Diesmal jedoch ist er nicht an Zeit und Raum gebunden. Der Heilige Geist ist grenzenlos. Er ist Jesus ohne Grenzen. Als Jesus in Galiläa war, konnte er nicht gleichzeitig in Jerusalem sein. Als er in Jerusalem war, konnte er nicht im Libanon sein oder auf dem Berg der Verklärung, der an den Libanon grenzt. Er konnte nicht dort sein. Warum nicht? Weil er an einen Körper gebunden war. Aber er sagt, ich werde euch einen anderen Beistand senden. Der Heilige Geist ist grenzenlos. Wir haben Jesus in seiner unbegrenzten Form. Deshalb sagt er, wenn ich fortgehe, werdet ihr die Werke, die ich getan habe, auch tun. Und sogar größere Werke. Warum? Weil ich nun unbegrenzt in euch bin. Jesus in euch ohne Grenzen. Preist den Herrn. Amen. Und nicht nur das, er sagt, ich gebe euch einen anderen Beistand, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Sagt Ewigkeit. Es gibt eine Lehre, die besagt, dass man seine Errettung verlieren kann. Das bedeutet, heute hast du den Heiligen Geist, aber wenn du aufgrund einer Sünde, niemand kann dir sagen, welche Sünde das ist, deine Errettung verlierst, dann kommst du nach dem Tod in die Hölle. Du warst einmal gerettet, aber das bedeutet nicht, dass du ewig gerettet bist. Was bedeuten würde, dass der Heilige Geist nicht ewig bei dir bleibt? Aber hier sagt Jesus, dass der Heilige Geist, wenn er kommt, bei dir bleibt in Ewigkeit. Nicht bis zu deiner nächsten Sünde, nicht bis zu deinem nächsten Fehltritt. Nein, in Ewigkeit bedeutet wirklich für immer. Ohne Ende. Amen. Amen. Diese Vorstellung, dass der Heilige Geist kommt und geht, stammt aus dem Alten Testament. Im Alten Testament kam der Heilige Geist auf jemanden und verließ ihn wieder, nachdem das Werk vollendet war. Er kam für eine bestimmte Aufgabe, für ein Werk, das Gott für die Person vorgesehen hatte. Es war gewöhnlich etwas Heroisches, eine Heldentat oder ein Wunder. Er kam auf diese Person, ob Prophet oder Richter, wie wir gleich bei Simson sehen werden. Es heißt, da kam der Geist des Herrn über ihn, sodass er den Löwen zerriss, als ob er ein Böcklein zerrisse, und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Also kam der Heilige Geist auf ihn. Habt ihr bemerkt, dass das auch seinen Körper beeinflusste? Wir haben diese Vorstellung, dass der Geist keinen Einfluss auf unseren Körper hat. Deshalb erleben wir nicht die Kraft der Auferstehung. Weil der Heilige Geist nur die Wahrheit bestätigen kann und wir nicht glauben, dass der Geist den Körper beeinflussen kann. Selbst wenn jemand von einem bösen Geist erfüllt ist, kann dies seinen Körper beeinflussen. Der Dämonenbesessene im Gebiet der Gadarener war oft mit Fußfesseln und Ketten gebunden. Und was tat er? Er sprengte sie. Das zeigt die Kraft eines bösen Geistes, der von jemandem Besitz ergriffen und einen Einfluss auf seinen Körper hat, sodass er außergewöhnliche Taten vollbringen kann. Wie viel mehr der Heilige Geist? Er kam auf Simson, Halleluja, preis den Herrn. Ich predige mich selbst glücklich. Der Heilige Geist wirkt sich also auch auf unseren Körper aus. Ein anderes Beispiel ist Elia, nachdem er durch Gottes Wirken Feuer vom Himmel herabrief, das das Opfer auf dem Berg Karmel verzehrte. Die Bibel erzählt, dass daraufhin die Dürre beendet wurde. Die 3,5-jährige Dürre endete und der Regen fiel aufgrund von Elias Gebet. Elia sagte dem König, er solle schnell mit seinem Streitwagen zurückfahren. Und diese Strecke vom Berg Karmel bis zum Palast betrug etwa 25 Kilometer. 25 Kilometer, und der König hatte einen Vorsprung mit seinem Streitwagen. Aber das Nächste, was der König sah, war, wie dieser Mann zu laufen begann. Und die Bibel sagt, Elia überholte den Streitwagen. Er lief die ganzen 25 Kilometer bis zum Palast des Königs. 25 Kilometer. Come on, Church. Ist das nicht stark? Der Heilige Geist beflügelte seinen Körper. Etwas sehr Interessantes dazu. Erinnert euch an die Prophezeiung Jesajas, die besagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist. Wer möchte Nutzen haben? nutzen in eurer Erziehung, in euren geschäftlichen Abenteuern, richtig? Ich meine Unternehmungen. Wobei, ist ja auch ein Abenteuer, nicht wahr? In allem, was du unternimmst, willst du Nutzen haben. Vielleicht bist du Student. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist. Und der dich auf dem Weg führt, den du gehen sollst. Die Bibel sagt, dass alle Wege Gottes Wege des Friedens, der Vollkommenheit, des Wohlbefindens und des Wohlstands sind. Ihr habt sicher schon von Leuten gehört, die sagen, das ist das Wohlstandsevangelium. Im Englischen spricht man von Health and Wealth, Gesundheit und Wohlstand. Ich weiß nicht, warum manche diese Bezeichnung verwenden. Vielleicht liegt es am Reim, Health, Wealth. Aber was ich in Jesus sehe, ist dies. Er zog umher und heilte die Menschen. Ich würde sagen, der Herr glaubt an Gesundheit. Sonst würde er nicht umherziehen und Menschen heilen. Und er sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er demonstriert also offensichtlich den Willen des Vaters. Zweitens, er vermehrte die Brote und Fische. Ich würde sagen, das ist Versorgung für die Menschen. Als sie satt waren, rülpsten sie. Vollgestopft. Ein Singapurer würde sagen, kann nicht mehr. Aber es gibt noch Nachtisch. Natürlich, geht noch. Okay, sie waren satt. Die Bibel berichtet, nachdem sie satt waren, blieben 12 Körbe übrig. Das zeigt uns, dass der Herr ihnen mehr als genug gab. Kommt schon, Gemeinde. Nachdem sie satt waren, warum dieses Beispiel? Weil wenn der Herr das Beispiel gibt, dass er umherzieht und heilt, die Leute sagen könnten, dass er das Health-and-Wealth-Evangelium predigt. Doch es gibt kein Health-and-Wealth-Evangelium. Es gibt nur das Evangelium der Gnade und des Friedens. Aber es zu glauben, oh Mann, es zu glauben, wird Gesundheit, Ganzheit und Versorgung hervorbringen. Ein schöneres, christlicheres Wort, Versorgung. Aber die Versorgung besteht aus 12 übrigen Körben. Warum übrig? Damit ihr nicht nur gesegnet seid, sondern auch ein Segen sein könnt. Wenn es gerade genug für euch wäre, könntet ihr kein Segen sein. Also ich predige nur die Bibel. Wenn die Bibel ein Beispiel hätte, in dem der Herr das Mittagessen eines Jungen nimmt, es isst und einfach sagt, das war's, und dann weggeht und alle bleiben hungrig und er sagt, ich erteile euch allen eine Lektion, dann würde ich es akzeptieren, okay? Aber nein, liebe Leute, wir sind nicht darauf aus, dem Geld nachzujagen. Wie ich schon einmal sagte, wenn du dem Geld nachjagst, wird es vor dir davonlaufen. Die Bibel sagt, folge dem Herrn, und all diese Segnungen werden dich einholen. Der Gedanke dahinter ist, dass du nicht darauf schaust. Du schaust auf den Herrn, aber sie holen dich ein. Das bedeutet, dass du nicht schnell genug laufen kannst, um den Segnungen Gottes zu entkommen, wenn du dem Herrn folgst. Amen. Und dann sagt die Bibel, du wirst wie eine Zeder im Libanon sein, wie eine Palme, auch im Alter. Auch im Alter wirst du noch Frucht tragen. Im Hebräischen bedeutet das, du wirst voller Saft sein, voller Salbung, voller Öl, wie ein Baum. Ein guter, saftiger Baum, der viel Frucht trägt, ist voller Öl. Gott sagt, dass du im Alter noch Frucht bringen wirst. Das steht in Psalm 92. Eben hörten wir hier von einer Dame, die sich von ihrer Leberkrankheit erholte. Sie wurde geheilt, weil sie diesen Psalm zitierte, den ich euch empfohlen habe. Ihr seht, jemand hat zugehört. Schaut, was mit ihr passiert ist. Sie werden voll sein von was? Öl. Sie werden voller Salbung sein. Im Hebräischen Ranan. Sie werden grün sein. Selbst im Alter sind sie noch grün. Die Leute werden dich ansehen und sagen, wow, du bist immer noch grün. Du wirst jung bleiben. Also, wenn Gott nicht möchte, dass wir das glauben, warum dann solche Dinge sagen wie, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten? Und der erste Vorteil, der dir alle deine Sünden vergibt. Der zweite, der alle deine Krankheiten heilt. Der dritte, der dein Leben vor dem Verderben rettet. Wenn das nicht sein Wille wäre, warum würde er uns dann diese Vorteile nennen? Wenn man sich einem Unternehmen anschließt, ist eine der ersten Fragen, welche Zusatzleistungen gibt es? Das sind die Vorteile des Herrn. Der vierte, der dich mit Güte und Barmherzigkeit krönt. Wenn Menschen in deine Nähe kommen, wissen sie nicht warum, aber es ist, als wäre Güte um dich herum. Sie werden von der Schönheit des Herrn in dir angezogen. Und der fünfte Vorteil, der deinen Mund mit Gutem sättigt, sodass deine Jugend erneuert wird wie die der Adler. Wenn der Herr nicht möchte, dass wir all das haben, warum dann all diese Vorteile so aufzählen, einen nach dem anderen? Er könnte uns einfach sagen, du wirst im Alter durchhalten und dann zu mir kommen. Bis dahin hoffe auf das Beste oder so etwas in der Art. Nun, Pastor Prince, in meinem Umfeld sehe ich aber etwas anderes. Aber ich richte mich nicht nach Erfahrungen. Ich richte mich nach dem Wort Gottes, einem Gott, der nicht lügen kann. Was ist mit den Menschen, hm? Manchmal ist es erstaunlich, wenn man Leute sagen hört, ich glaube das nicht, bis ich es selbst sehe. Erst wenn ich die Person wirklich kenne, dann kann ich ihr vertrauen. Wie kann ich einfach so Gott vertrauen? Wenn Sie in ein Flugzeug steigen, setzen Sie sich hin und hören dann diese Stimme von irgendwoher, aus dem Lautsprecher. Sie kennen diese Person nicht, haben sein Gesicht nie gesehen. Er sagt, ich bin Ihr Kapitän. Mein Name ist Lim Peng San. Derzeit fliegen wir in einer Höhe von mehreren tausend Fuß über dem Boden. Entspannen Sie sich, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie alles, was wir Ihnen auf diesem Flug bieten. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Sie vertrauen jemandem, den Sie nie gesehen haben, nur weil Sie die Stimme hören. Aber wenn es um Gott geht, sagen Sie, ich kann dein Wort nicht einfach so annehmen, Herr. Ich müsste einen Vogel in mein Zimmer fliegen lassen, der Einigkeit und Recht und Freiheit singt. Oder das neueste Lied von BTS. Irgendetwas muss passieren, der Mond müsste sich um 180 Grad drehen. Sie verlangen immer ein Zeichen von Gott. Sie fragen den Piloten nie, sind Sie sicher, dass Sie dieses Flugzeug fliegen können? Kann ich Ihre Qualifikationen sehen? Nein, wir lehnen uns zurück, entspannen uns und vertrauen. Also sagt mir nicht, dass ihr nicht vertrauen könnt. Es ist eine Frage des Wollens. Wenn es um Gott geht, der nicht lügen kann, ist er unseres Vertrauens würdig. Er verdient unseren Glauben am meisten. Er hat uns sein Wort gegeben. Und beachtet, dass von allen Dingen, die Jesus über den Heiligen Geist hätte sagen können, er von ihm spricht als der Beistand, der in Ewigkeit bei uns bleibt. Obwohl er der Heilige Geist der Kraft ist, sagte Jesus nicht der Geist der Kraft. Und er ist der Geist der Stärke. Das haben wir bei Simson gesehen. Aber Jesus sagt, er ist der Geist der Wahrheit. Hier heißt es, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Wisst ihr, dass Wahrheit heutzutage eine seltene Ware in der Welt ist? Man weiß nicht mehr, was wahr ist. Man schaut bei YouTube rein und hört eine Debatte über etwas. Eine Seite sagt dies, eine andere das. Selbst unter Experten, Ärzten, sagen einige, diese Diät ist gut. Es gibt Ärzte, die glauben, man müsse täglich 10 Eier essen. Oder sogar noch mehr. Das ist gut für euch. Das nennt sich Keto-Diät. Andererseits warnen Experten vor zu hohem Cholesterinspiegel. Was ist die Wahrheit? Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Er wird euch führen und leiten, wann ihr essen sollt und wie viel ihr essen sollt. Ihr alle kennt das Gefühl, genug gegessen zu haben, aber manchmal denkt man, ach egal, noch einen Bissen. Die Bibel sagt, löscht den Geist nicht aus. Das bedeutet das. Unterdrücken und essen. Später müsst ihr euch dann vielleicht wegen Sodbrennen mit irgendetwas behandeln. Tatsache ist, dass der Geist Gottes euch zur Wahrheit führen wird. Er wird als der Geist der Wahrheit bezeichnet. Und Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Je mehr wir im Geist beten, desto mehr kommen wir in Kontakt mit dem Heiligen Geist in uns. Und er führt uns in die Wahrheit. Die Meinungen der Experten gehen heutzutage sogar stark auseinander. Wenn man sich eine Debatte angehört hat, ist man hinterher oft nicht schlauer. Im Gegenteil, man ist eher verwirrter. Es gibt nur ein Buch, das man lesen kann, bei dem man nicht verwirrt wird. Das Wort Gottes. Es macht frei. Hört gut zu. In dem Maße, wie ihr zurzeit Angst in eurem Leben empfindet, in dem Maße, in dem ihr derzeit mit Ängsten kämpft, vielleicht ist es die Angst vor dem Tod, vielleicht die Furcht vor der Zukunft, vielleicht wegen eurer Kinder oder eines bestimmten Kindes, das euch schlaflose Nächte bereitet. sleepless nights. To the extent, in dem Maße, wie ihr diese negativen Emotionen erlebt, genau in diesem Maße glaubt ihr einer Lüge. Der einzige Weg, euch von all dem zu befreien, also euch von Ängsten, Sorgen und Depressionen zu befreien, ist die Wahrheit. Versteht ihr das? Also, wie kann man erkennen, dass man einer Lüge glaubt? Man kann es nicht erkennen, denn wenn man einer Lüge glaubt, weiß man nicht, dass man einer Lüge glaubt. Wenn man wüsste, dass man einer Lüge glaubt, würde man der Lüge nicht glauben. Ihr wollt der Wahrheit glauben. Also, wenn ihr wüsstet, dass ihr einer Lüge glaubt, würdet ihr aufhören, der Lüge zu glauben. Das ist das Tückische an der Lüge, sie tarnt sich. Man erkennt nicht, dass es eine Lüge ist. Der Teufel kam zu Adam und Eva und ließ es wie die Wahrheit klingen, doch es war eine Lüge. Versteht ihr? Wir müssen uns also demütigen. Der einzige Weg, das zu erkennen, ist durch unsere Emotionen. Ihr macht euch immer noch Sorgen um diesen Bereich. Ihr habt immer noch Angst vor dieser bestimmten Sache. In diesem Maße müsst ihr euch selbst sagen, ich glaube etwas, das nicht wahr ist. Ich glaube einer Lüge. Und diese Lüge kommt vom Feind, vom Teufel. Diese Lüge will stehlen, töten und zerstören. Die Wahrheit hingegen, wenn ihr sie hört, rettet euch, sie heilt euch. Los, sie befreit euch. Sie macht euch frei, richtig? So wirkt die Wahrheit. Wie wird man gerettet? Die Wahrheit wird euch gepredigt. Jesus Christus starb für eure Sünden. Ihr könnt euch nicht durch eigene Leistung, durch eure guten Taten retten. Nur aus Gnade durch den Glauben seid ihr gerettet. Ihr nehmt an, was Christus für euch getan hat, aufgrund der Liebe Gottes zu euch. Ihr glaubt der Wahrheit und sie befreit euch. Es gab eine Zeit in meiner Vergangenheit, in der ich fast jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlug, betete, Herr, offenbare mir die Wahrheit, von der du weißt, dass ich sie brauche, um frei zu werden. Denn es gab Zeiten, in denen ich unter Depressionen litt. Manchmal erwachte ich nachts schweißgebadet. Kennt ihr das? Wurdet ihr jemals nachts von Angst überwältigt und alles erschien noch furchteinflößender? Man versteht es selbst nicht, oder? Wart ihr schon mal in so einer Situation? Euer Herz schlug plötzlich sehr schnell, aber ihr habt keine Herzerkrankung. Herzrasen mitten in der Nacht. Das Gefühl, als bekämt ihr einen Herzinfarkt. Mir ging es so. Wisst ihr warum? Ich glaubte einer Lüge. Also wandte ich mich an den Herrn und fragte, warum erlebe ich das? Das sind Anzeichen dafür. Eure negativen Emotionen sind Indikatoren dafür, dass ihr einer Lüge glaubt. Aber wo findet man die Wahrheit? Nicht auf YouTube. Okay? Nicht auf YouTube. Ihr müsst sie aus ihrer Quelle beziehen, aus HisTube. Lasst uns eine Plattform namens HisTube starten, okay? Amen. Ihr müsst sie aus dem Wort Gottes schöpfen. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, bevor die Wahrheit euch frei macht, sagt er, wenn ihr in meinem Wort bleibt, bleibt darin, konzentriert euch darauf. Beharrt darin. Worin? In meinem Wort. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist also nicht die Wahrheit, die euch frei macht, sondern die Wahrheit, die ihr erkennt, die euch frei macht. Amen. Noch etwas. Im Alten Testament, wie ich sagte, kam der Heilige Geist auf Simson und verließ ihn dann wieder. Beachtet, dass es heißt, da kam der Geist des Herrn mächtig über ihn. Über ihn, nicht in ihn. Er kam nicht, um in ihm zu wohnen, richtig? Nur über ihn. Übrigens, wusstet ihr, dass das Wort mächtig hier im Hebräischen Tsalach ist? Was ist das? Sagt es, Tsalach. Amen. Tsalach ist das Wort, das für unser Wort Erfolg oder Wohlstand in der Bibel verwendet wird. Zum Beispiel sagt Gott in Josua 1, Vers 8, forsche in meinem Wort und du wirst Gelingen haben auf deinen Wegen. Im Hebräischen Tsalach. Du wirst deinen Weg Tsalach gestalten. Auch in Psalm 1 heißt es von dem, der über Gottes Wort nachsinnt, alles, was er tut, gerät wohl. Das Wort wohlgeraten ist Tsalach, okay? Interessanterweise kam der Geist des Herrn Tsalach über Simson. Was bedeutet das? Übrigens sehen wir uns die wörtliche Übersetzung von Young an. Youngs wörtliche Übersetzung gibt es so wieder. Und der Geist Jehovas wirkte erfolgreich auf ihm. So steht es wörtlich im Hebräischen. Was bedeutet das, Pastor? Ist es nicht interessant, dass das Wort erfolgreich und der Heilige Geist zusammengehören? Mit anderen Worten, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, wird alles, was du tust, erfolgreich sein. Das bedeutet das. Und selbst wenn du körperlich nicht dazu in der Lage bist, es zu tun, kann der Heilige Geist auch als Geist der Kraft auf dich kommen. Du könntest einen Löwen zerreißen. Und das ist ein Bild des brüllenden Löwen des Teufels. Amen. Halleluja. Größer ist der, der in euch ist, als der, der in der Welt ist, der Heilige Geist. Größer ist er, als der, der in der Welt ist. Jesus sprach gegenüber seinen Jüngern vom Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Eure Bekannten da draußen kennen den Heiligen Geist nicht. Sie können ihn nicht sehen und kennen ihn auch nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. All die Zeit über verweilte der Heilige Geist bei allen Heiligen des Alten Testaments, einschließlich David, Mose, Elia, Sacharja, Jesaja und Daniel. Der Heilige Geist kam auf sie herab, war jedoch nie in ihnen. Bis zur Zeit von Jesus. Er erklärte seinen Jüngern, der Heilige Geist, der bei euch ist, wird in euch sein. Er wird in euch sein. Warum konnte der Heilige Geist nicht in jenen Heiligen des Alten Testaments sein, selbst in solch großen Männern wie David, Elia und Mose? Warum war er nicht in ihnen? Weil bis zum Tod von Jesus der innere Geist des Menschen nicht wiedergeboren war. Sie waren äußerlich gereinigt, aber nicht innerlich. Versteht ihr das? Deshalb brachten sie Tieropfer dar, denn Tieropfer sind wie eine Kreditkarte. Es ist nicht die tatsächliche Bezahlung. Falls ihr es nicht wisst, eine Kreditkarte ist nicht die wirkliche Bezahlung. Irgendwann müsst ihr bezahlen, okay? Eines Tages. Und zögert nicht, okay? Ihr müsst bezahlen. Das Tieropfer deckte die Sünde ab, aber es wird Sühne genannt. Sühnen bedeutet bedecken. Es bedeckte die Sünden, bis Jesus kam und sie tilgte, was bedeutet, er tilgte, also entfernte alle Sünden durch sein Blut. Jesus starb also am Kreuz, um uns von all unseren Sünden zu reinigen. Amen. Dass Jesus in jenem Moment im Obergemach sagt, der Heilige Geist bleibt bei euch und dann, er wird in euch sein, bedeutet was? Eine Veränderung steht bevor. Er wird nun in euch wohnen. Was bedeutet das? Das deutet auf den bevorstehenden Kreuzestod von Jesus. Was er für uns am Kreuz tat, indem er unsere Sünden auf sich nahm und sein Blut vergoss, war so erstaunlich, dass wir heute durch das Blut von Jesus so rein sind, dass der Heilige Geist Gottes in uns wohnen kann. In us. Und immer wenn der Teufel euch daran erinnert, wie unrein ihr seid, macht einfach das hier. Übrigens kam das von innen. Sagt es dem Teufel. Das ist der Heilige Geist in euch. Größer ist der, der in euch ist, als der, der in der Welt ist. Deshalb konnten sie im Alten Testament niemals im Geist beten. Wenn ihr genau hinschaut, werdet ihr feststellen, dass sieben Gaben des Heiligen Geistes vorhanden sind. Sieben, nicht alle acht. Zungenreden und deren Auslegung sind im Alten Testament nicht vorhanden. Sie hatten alle anderen Gaben. Warum nicht die Zungenrede? Weil das Zungenreden etwas von innen ist, Ströme lebendigen Wassers. Es ist nur für diejenigen, die durch das Blut von Jesus wirklich gereinigt sind. Ich habe mich selbst glücklich gepredigt. Ihr müsst nicht klatschen. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich glücklich bin. Er ist in uns. Manchmal weiß ich nicht, was ich sagen oder tun soll. Ich frage einfach den Heiligen Geist. Und die Ergebnisse sind buchstäblich wunderbar. Zum Beispiel hat mein Sohn mir gerade bestätigt, dass es vor 2 Wochen passiert ist. Justin hat mich daran erinnert. Mein Sohn hat von seiner Mutter ein tägliches Andachtsbuch für Kinder seines Alters bekommen. Und er liest jeden Abend ein Kapitel, jeden Tag der Reihe nach. Ich betrete sein Zimmer nicht, bis er fertig ist. Dann gehe ich hinein, um ihm gute Nacht zu sagen. Manchmal bitte ich den Herrn einfach, gib mir ein Wort für Justin. Ein Wort, das ihn aufbaut. Ein Wort, das ihm Christus nahe bringt. Gib mir ein Wort, Herr. Vor etwa 2 Wochen kam ich also abends in sein Zimmer, nachdem er seine tägliche Andacht gemacht hatte. Ich weiß nicht, welche Andachten er liest, denn seine Mutter hat sie ihm geschenkt. Aber ich kam herein, um mit ihm zu sprechen. Wir sprachen darüber, wie gut Liverpool gespielt hat und dass sie heute Abend sicher gegen Manchester United gewinnen werden. Okay, und während wir darüber sprachen, lauschte ich einfach dem Heiligen Geist, der mir eine Illustration gab. Normalerweise erscheint sie wie ein sanfter Gedanke oder eine innere Offenbarung. Der Heilige Geist leitet euch heute, liebe Kinder Gottes, durch Instinkt, Intuition, Inspiration, Erleuchtung, Offenbarung. Auf diese Weise kommuniziert er mit uns. Es ist wie ein Fluss von innen. Ihr könnt Gott euer Problem sagen, im Geist beten, in Zungen beten und dann einfach die Antwort aufsteigen lassen. Im Buch der Sprüche steht, tiefes Wasser ist das Vorhaben im Herzen eines Mannes. Ein verständiger Mann aber schöpft es aus. Das ist ein Mensch, der mit dem Geist erfüllt ist. Die Antwort ist also schon da. Hört ihr? Ich bat also den Herrn, und während ich mit ihm sprach, kam dieses Wort, Windtalkers. Viele von euch erinnern sich vielleicht an den Film Windtalkers. Es ist ein Film über den Zweiten Weltkrieg, damals als Japan und die USA im Pazifikkrieg waren. Und die USA wurden zunehmend frustriert. Übrigens, das basiert auf einer wahren Geschichte. Als ich also anfing, Justin von den Vorteilen des Zungenredens zu erzählen, wollte ich das veranschaulichen. Ich spürte, dass der Geist Gottes mich dazu drängte, das zu sagen. Ich bat den Herrn um eine Veranschaulichung, und da kam mir Windtalkers in den Sinn. Ich begann Justin von diesen Windtalkers zu erzählen, wie die US-Armee ihre Nachrichten übermittelte, aber sie wurden entschlüsselt. Die Japaner konnten verstehen, was gesagt wurde. Natürlich sprachen viele von ihnen auch Englisch. Die Amerikaner suchten also nach einer Sprache, die heute auf der Welt selten ist. Und stellt euch vor, sie fanden einen Stamm der Ureinwohner Amerikas, die Navajo, deren Sprache nur noch sehr wenige sprechen. Wie heute das Aramäische, das Jesus sprach, eine Art Hebräisch, eine semitische Sprache. Es gibt heute noch Menschen in Israel, die diese Sprache sprechen, aber sie ist sehr selten. Damals fanden sie diese Gruppe des Navajo-Stammes, der Uramerikaner, und sie rekrutierten 27 von ihnen, nur 27, nicht viele, und verteilten sie auf verschiedene Teile der US-Armee, damit sie Nachrichten untereinander weitergeben konnten. Die Nachrichten, die ihr Kommandeur übermittelt haben wollte. Die US-Armee brauchte eine Sprache, die der Feind nicht entschlüsseln konnte. Also holten sie 27 von ihnen, okay? Und sie mussten Soldaten haben, die sie bewachten. Denn wenn einer von ihnen entführt oder als Geisel genommen würde, wäre das das Ende. Die Sprache wäre geknackt. Ich erzählte Justin das, und die ganze Zeit über war sein Gesicht so. Sein Mund stand offen. Er ließ mich etwas reden. Dann sagte er, aber das ist nicht zu fassen. Ich fragte, was denn? Das ist nicht zu fassen. Ich versuchte ihm zu erklären, dass das passiert, wenn man in Zungen betet. Der Teufel kann nicht entschlüsseln, was du sagst. Der Teufel kann diese himmlische Sprache nicht verstehen. Du übertriffst ihn. Der Teufel weiß nicht einmal, was du im Geist weißt. Amen. Der Teufel weiß nicht, dass du seine zukünftigen Zerstörungspläne für dein Leben durchkreuzt. Er weiß es nicht. Warum? Weil du im Geist betest. Also erzählte ich ihm das, und dann sagte er, sein Mund stand offen, aber! Ich fragte, was ist los? Er tat es ein paar Mal, aber! Was ist los? Gerade bevor du reinkamst, das Kapitel, das ich in meiner täglichen Andacht lese. Er schlug es auf, Windtalkers. Also ich sage euch, der Heilige Geist führt und leitet wirklich. Eltern, ihr könnt den Herrn um das Wort bitten, das euer Kind braucht. Das hinterließ einen Eindruck bei ihm. Gerade eben kam er nach dem ersten Gottesdienst von den Rockets und ein paar Pastoren waren da. Also ließen wir ihn die Geschichte weitergeben, wie viele Navajo-Leute in der US-Armee waren. Er sagte 27. Es ist eine wahre Geschichte, die veranschaulicht, dass wir eine himmlische Sprache haben. Wir können sie sogar beim Kochen oder Autofahren nutzen, ohne uns darauf konzentrieren zu müssen. Gott sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Man muss also wissen und fragen, bevor man etwas erhält, nicht wahr? Im Alten Testament wussten die Menschen oft nicht, wonach sie fragen sollten, und so erhielten sie nicht das, was sie nicht zu erfragen wussten. Hört ihr? Beten ist etwas, das die Menschen tun möchten. Sie möchten, dass Gott ihre Gebete erhört. Aber was, wenn Gott euch eine Sprache gibt, die andere nicht verstehen, die nur der Himmel versteht? Das ist die Sprache des Heiligen Geistes. Also sagte ich zu Justin, weißt du, was das bedeutet? Gott spricht zu dir. Ich sage euch, es war ein erstaunlicher Moment voller Ehrfurcht und Herrlichkeit in Gottes Gegenwart, als er, man konnte es an seinem Gesicht sehen, erkannte, dass Gott mit ihm sprach. Amen. Preis den Herrn. Jesus sagt, der Heilige Geist, der bei euch ist, wird in euch sein. Amen. Amen. Jetzt etwas sehr Interessantes über den Heiligen Geist. Er gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist. Beachtet das. Immer noch im Obergemach in Johannes 16 erklärt Jesus, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wieder der Geist der Wahrheit, bevor er in eurem Leben als Geist der Kraft oder als Geist der Stärke wirken kann, möchte er der Geist der Wahrheit sein. Das ist der Schwerpunkt unseres Herrn Jesus. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Da steht nicht nur biblische Wahrheit, sondern die ganze Wahrheit, die Gott besitzt. Natürlich ist das Wort Gottes die Wahrheit, die Gott den Menschen offenbart hat. Das Wort Gottes enthält nicht nur Wahrheit, es ist die Wahrheit. Aber auch Wahrheit über beispielsweise die Erziehung. Was Kindererziehung betrifft, gibt es viele Meinungen. Einige sagen, Eltern sollten nachgiebiger sein, sonst könnte das Kind Groll entwickeln. Andere sagen, man solle sein Kind nie tadeln, sonst fällt es ihm schwer, Freunde zu gewinnen und Menschen zu beeinflussen. Man solle nie kritisieren. Ihr versucht also, euer Bestes zu geben, seid aber verwirrt. Genau wie bei der Frage, Eier essen oder nicht. Für mich ist es sehr einfach. Ich sehe, wie Pastor Mark war und wie er heute ist. Ohne die Wahrheit würdet ihr verwirrt bleiben. Aber der Geist Gottes führt euch in alle Wahrheit. Zum Beispiel in der Erziehung. Ich habe etwas über Erziehung vom Herrn gelernt. Nur aus einem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich betrachte es nicht bloß als Geschichte, die Jesus über Gott den Vater erzählt, darüber, wie Gott mit dem verirrten Sohn und dem anderen Sohn umging, der blieb, dem gesetzesversessenen Sohn, und dass diese beiden Söhne uns verkörpern, sondern ich betrachte das Gleichnis auch im Hinblick auf Erziehung. Würdet ihr sagen, er ist ein guter Vater? Ja, er ist das vollkommene Vorbild eines Vaters. Der Vater wird dort von unserem Herrn Jesus dargestellt. Und niemand geringerer als unser Herr selbst sagt, dass das der Vater ist, nicht wahr? Und was tut er, wenn der jüngere Sohn sagt, gib mir meinen Anteil am Erbe? Im Grunde sagt er damit, ich kann gar nicht abwarten, bis du endlich stirbst. Du lebst schon zu lange. Ich möchte mein Geld jetzt. Der Vater diskutierte nicht mit ihm. Er überredete ihn nicht. Er sagte nicht, auf keinen Fall gebe ich es dir, bis... Nein, der Vater gab es ihm tatsächlich. Jetzt spreche ich nicht von kleinen Kindern, sondern von älteren Kindern, wahrscheinlich Teenagern. Manchmal muss man sie einfach ihre eigenen Entscheidungen treffen und aus diesen Entscheidungen lernen lassen. Eltern, hört auf, sie ständig zu beschützen. Neigt ihr dazu, Probleme mit Geld zu lösen? Kauft ihr ihnen alles, was sie wollen, ohne ihnen die Chance zu geben, zu lernen, wie man Geld verdient und seinen Lebensunterhalt bestreitet? Schützt ihr sie immer vor den Folgen ihres schlechten Verhaltens oder unklugen Entscheidungen? Zum Beispiel, wenn sie immer spät ins Bett gehen, zu spät zur Schule kommen und Ärger mit den Lehrern bekommen? Versucht ihr dann, sie vor den Konsequenzen zu bewahren? Hört damit auf. Lasst sie die Konsequenzen spüren. Sie wollen ihre Hausaufgaben nicht machen, dann liegt ihnen damit nicht in den Ohren. Lasst sie die Konsequenzen in der Schule spüren. Wow, was für eine Art von Erziehung ist das? Wahrheitsgetreue Erziehung, basierend auf der Bibel. Seht, der Vater wusste, wenn der Sohn sein Erbe zu früh bekommt, würde er in Schwierigkeiten geraten. Aber der Vater ließ ihn trotzdem gehen. Der Vater ließ ihn gehen. Wir sprechen hier über ältere Kinder. Er ließ ihn gehen, um die Konsequenzen seiner Handlungen zu spüren zu bekommen. Und natürlich hatte er anfangs viele Freunde, weil er viel Geld hatte. Dann feierte er, gab Geld aus für gutes Essen und Trinken, verbrachte Zeit mit Prostituierten, wie es uns die Bibel sagt. Doch dann, als sein Geld ausging, verschwanden auch seine Freunde. Er blieb ganz allein im Schweinestall zurück. Und dann kam er zur Besinnung, wollte zu seinem Vater zurück. Und was tat der Vater? Der Vater lief auf ihn zu und umarmte seinen Sohn, der nun den schmutzigen Gestank von Schweinen an sich hatte. Der Vater schloss ihn in die Arme. Stellt euch die Wirkung auf die jüdischen Zuhörer dieser Geschichte vor. Ihr wisst, wie sie Schweine sehen, nicht wahr? Als Jesus dies erzählte, zuckten sie wahrscheinlich zusammen. Sie schauderten bei dem Gedanken, dass der Vater den Sohn umarmte. Doch der Vater umarmte und küsste den Sohn. Frage: Hat der Vater ihn geliebt, bevor er ging? Hat der Sohn seine Liebe gespürt? Wusste der Sohn, dass er geliebt wurde? Gute Frage. Beide Söhne fühlten sich wahrscheinlich nicht geliebt. Aber die Wahrheit ist, dass der Vater sie liebte. Entscheidend ist also nicht, ob ihr euren Sohn oder eure Tochter wirklich liebt. Die Frage ist, ob sie es erfahren, ob sie daran glauben. Es gibt Männer, die nach langer Zeit des Gefühls der Minderwertigkeit fremdgehen. Minderwertigkeit vielleicht sogar im Vergleich zu ihrer Ehefrau. Oder weil sie denken, dass ihre Frau sie nicht liebt. Oder sie das nur sagt, um Fehler bei mir zu finden. In Wahrheit erleben sie all diese negativen Emotionen, weil sie einer Lüge glauben. Aber in Wahrheit liebt die Ehefrau sie. Nun ist er ein Kandidat für eine Affäre. Das kann auch umgekehrt passieren. Eine Frau gibt sich einem anderen nicht hin, bis sie sich ungeliebt fühlt. Dies gilt für Männer wie für Frauen. Viele Fälle sind so. Es ist nicht unbedingt die Schuld des Ehemanns oder der Ehefrau. Manchmal ist es nicht die Schuld des anderen, sondern ihre eigene Schuld. Etwas, das vielleicht schon seit ihrer Kindheit an ihnen haftet. Ich bin nie genug. Siehst du, wie sie mit mir spricht? Sie respektiert mich nicht. Siehst du, wie er mich ansieht, wie er mir das sagt? Es liegt daran, dass er mich nicht liebt. Es ist eine falsche Denkweise. Es liegt nicht unbedingt am Ehepartner. Also, selbst wenn der Ehepartner einen liebt, kann man sich ungeliebt fühlen. Wie der Vater des verlorenen Sohnes, der ein Bild Gottes selbst ist, seinen Sohn wirklich liebte, der Sohn jedoch nie daran glaubte. Das Ergebnis? Er lebte eine Lüge, weil er einer Lüge glaubte. Der Sohn kehrte zurück, um Liebe zu erfahren. Aber hat der Vater ihn erst dann geliebt? Nein, erst dann glaubte der Sohn, dass der Vater ihn liebt. Es reicht also nicht, euren Kindern zu sagen, ich liebe dich. Manchmal halte ich meinen Jungen fest und sage, ich liebe dich. Und dann geht er weg. Ich sage dann, schau mir in die Augen, ich liebe dich wirklich, okay? Auch wenn du nicht erfolgreich bist, sei es in der Schule oder bei Prüfungen. Natürlich hoffe ich, dass er erfolgreich ist, aber ich weiß, dass ihn das bestärken und zum Erfolg führen wird. Denn die Bibel sagt uns, dass Jesus, als er die Taufe des Heiligen Geistes empfing, gleichzeitig von seinem Vater bestätigt wurde. Übrigens kam der Herr als Vorbild, unser Beispiel, unser Wegbereiter. Er ist ein Beispiel für uns alle. Er kam als Mensch, obwohl er Gott ist. Er kam in menschlicher Gestalt. Er griff nicht auf seine Göttlichkeit zurück, um Wunder zu wirken. Er musste im Heiligen Geist getauft werden. Als Mensch musste er im Heiligen Geist getauft werden. Und deshalb sagt die Bibel, bis er im Jordan im Heiligen Geist getauft wurde, vollbrachte er kein Wunder. Er tat kein Wunder, denn das erste Wunder war die Verwandlung von Wasser in Wein. Er lebte es uns vor. Diejenigen von euch, die im Heiligen Geist getauft sind, haben jetzt die Kraft, Kranke zu heilen. Natürlich ist es die Kraft Gottes, aber Gott wirkt durch Menschen. Jetzt habt ihr die Kraft, Dämonen auszutreiben. Wenn ihr krank seid, legt euch selbst die Hände auf. Wenn ein Teil deines Körpers rebelliert und nicht auf dich hört, immer wieder Probleme verursacht, dann sage, Ausbruch, halt inne im Namen von Jesus. Wenn Schmerzen hier und dort auftreten, dann sage: Schmerz, ich weise dich zurecht im Namen von Jesus. Werde mit deinen Wurzeln ausgerissen und ins Meer geworfen im Namen von Jesus. Amen. Wenn dein Auge zuckt, dann sage: Auge, hör auf zu zucken im Namen von Jesus. Nase, hör auf zu laufen im Namen von Jesus. Gehirn, hör auf zu schrumpfen im Namen von Jesus. Amen. Du kannst sprechen. Ich komme mir aber komisch vor, mit diesen Dingen zu sprechen. Ah, dir mag es komisch vorkommen, aber nicht Jesus. Er sprach zu einem Baum und der Baum verdorrte. Er sprach zu stürmischen Winden und die Winde gehorchten ihm. Er sprach zur Lepra und die Lepra wich. Er sprach zu Dämonen und die Dämonen flohen. Du, der du zu logisch bist, magst so bleiben, wie du bist. Doch was mich und mein Haus angeht, wir wollen dem Weg des Herrn folgen. Sieh, das Gehirn mag das nicht. Das Gehirn wird alles logisch durchdenken. Der Glaubensweg, nein, nein. Denk daran, als Gott dich schuf, Kind Gottes, hat er dich dreiteilig gemacht, weil es drei göttliche Personen gibt. Jedoch nur einen Gott. Wir sprechen nicht von drei Göttern, es gibt einen Gott, aber drei unterschiedliche Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott hat dich als Geist, Seele und Körper erschaffen. Du bist ein Geist und hast eine Seele, dein Verstand und dein emotionaler Bereich. Und du lebst in einem Körper. Also bist du nicht dein Körper, du wohnst in einem Haus, genannt Körper. Einige von uns in einer Eigentumswohnung, einige sind sehr schön gestrichen. Deine Fenster, die langen Vorhänge. Und einige von euch, da sind die Wände ganz in Rosa. Und kennt ihr das? Das erinnert mich an jene Dame, die manchmal die Ankündigungen macht, wisst ihr, jene Dame dort. Sie könnte den Boden mit ihren Wimpern putzen. Ach, hör auf, Pastor Prince, okay. Jedenfalls bist du nicht dein Körper. Du lebst nur in einem Körper. Gott hat dich als Geist geschaffen, wie er selbst. Du bist nach dem Bild Gottes gemacht. Welcher Teil? Sein Geist. Gott ist Geist und du bist Geist. Und dann hast du einen Verstand, deine Seele. Und du lebst in einem Körper. Gott hat es so vorgesehen, dass dein Geist Dinge schneller erkennt als dein Verstand. Deshalb kannst du mich über Jesus predigen hören, über Gottes Wege. Und etwas in dir sagt: Das ist die Wahrheit. Ich weiß das, aber irgendwie kann mein Verstand nicht folgen. Mein Verstand versteht es nicht vollständig. Aber in meinem Herzen weiß ich, dass es wahr ist. Wahrheit findet Resonanz. In deinem Geist gibt es einen Resonanzboden für die Wahrheit. Es gibt einen sehr schönen Vers in 1. Johannes 2, der besagt: Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. So steht es dort. Und ihr wisst alles. Und der nächste Vers: Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Wort Gottes geschrieben ist, um in uns wiederzuhallen. Wahrheit spricht auf Wahrheit an. Die Tiefe ruft zur Tiefe. Versteht ihr das? Oftmals kann unser Verstand nicht alles begreifen. Deshalb, wenn ihr ins Geschäftsleben eintretet, folgt nicht eurem Gehirn, eurer Logik. Alles sieht gut aus, dieser Mensch scheint in Ordnung zu sein, seine Daten und sein Profil scheinen stimmig zu sein. Aber etwas tief in euch sagt: Nein, nein, etwas ist faul an dieser Person. Es gibt keinen inneren Frieden, kein inneres Zeugnis. Lasst euch auf diese Person nicht ein. Nehmt euch Zeit, betet darüber. Frauen sind darin oft besser. Manchmal sagen Frauen: Ich weiß nicht, ich traue diesem Mann nicht. Liebling, das darfst du nicht. Wir sind Christen, wir müssen jeden lieben. Aber Frauen sind oft sehr intuitiv, ähnlich wie Kinder. Wir sagen Kindern: Sag dem Onkel Hallo, und sie weichen zurück. Anstatt euren Sohn zurechtzuweisen, solltet ihr den Herrn lieber fragen, ob euer Sohn auf seinen Instinkt hört. Vielleicht stimmt etwas nicht mit dieser Person. Wenn ihr ihm beibringt, jedem Fremden zu vertrauen und Hallo zu sagen, dann dürft ihr euch später nicht wundern. Es ist in Ordnung für ein Kind, einem Fremden gegenüber skeptisch zu sein. Das ist gesund. Sie sind innerlich lebendig, und das meine ich in dem Sinne, dass sie sich in einem unschuldigen Stadium befinden. Ihr Geist reagiert, während bei vielen von uns im Laufe der Jahre der Geist abstumpft. in our later years, our spirits deaden. Wir müssen auf jeden Fall wiedergeboren werden. Natürlich wird jedes Kind in Sünde geboren, aber wenn ein Kind stirbt, kommt es direkt in den Himmel, unabhängig vom Glauben der Familie. Alle Kinder kommen in den Himmel. Okay, zurück zum Thema. Euer Verstand ringt damit, welche Universität ihr besuchen und wen ihr heiraten sollt. John oder Richard. Oder John Cook. Manche Mädchen denken, auf jeden Fall dieser, okay? Nein, das ist nicht der Verstand, das ist schon der Körper. Viele von euch haben diese Kirche gewählt, weil es sich anfühlt, als kämt ihr nach Hause. Es gibt etwas daran, das tief in euch das Gefühl weckt, zu Hause zu sein. Wenn nicht, dann ist dies nicht der Ort für euch. Und es gibt viele gute Kirchen in Singapur und auf der ganzen Welt. Findet eine, in der ihr euch zu Hause fühlt. Denn so wirkt der Heilige Geist vorrangig. Jetzt komme ich zum Schluss wegen der Zeit. Ich habe gerade erst begonnen. Amen. Das erste Gebiet, in dem uns der Heilige Geist führt, ähnelt dem Moment, als Jesus aus dem Wasser der Taufe stieg und der Vater erklärte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. In diesem Moment wurde Jesus im Heiligen Geist getauft. Beachtet, dass dies Hand in Hand geht mit der Erklärung des Vaters, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und das, bevor Jesus überhaupt ein Wunder vollbracht hatte. Wir müssen unseren Kindern bestätigen, dass wir sie lieben, bevor sie ihre Prüfung bestehen oder irgendwelche Leistungen erbringen. Sie müssen wissen, dass wir sie lieben. Und wir beten, dass sie dies auch glauben. Amen. Wir müssen Menschen vermitteln, das Erste, was der Heilige Geist durch die Geistestaufe bewirkt, ist, dass du dich von Gott geliebt fühlst. Er lässt dich Gottes Liebe spüren, denn die erste Erwähnung des Heiligen Geistes in der Magna Carta des Christentums, dem Römerbrief, ich weiß, der Geist der Heiligkeit wird bereits in Kapitel 1 erwähnt, aber das ist nur die Einleitung. Die erste Erwähnung des Heiligen Geistes im Römerbrief findet sich hier. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Es geht hier nicht um die Liebe zu Gott, sondern um die Liebe Gottes, Gottes Liebe zu dir. Er vermittelt dir das Gefühl, geliebt zu sein. Denkt an Petrus, der gerufen wurde, im Haus des Cornelius, einem Heidenhaus, den Italienern zu predigen. Petrus ging dorthin und predigte, und die Bibel berichtet, dass alle Heiden, da sie alle Italiener waren, zum ersten Mal das Evangelium empfingen. Folgen wir der Geschichte weiter. Petrus predigte und kam zu dem Punkt, wo er sagte, von diesem, von Christus, legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Seht ihr das? Der Heilige Geist kam auf alle, die das Wort hörten, genau in dem Moment, als er diese Worte aussprach. Welche Worte waren das? Jeder, der an ihn glaubt, empfängt. Ich glaube, der Heilige Geist liebt die Botschaft der Gnade. Ich sagte, der Heilige Geist liebt die Botschaft der Gnade. Heute, wenn jemand so etwas predigt wie Pastor Prince, jeder, der an ihn glaubt, sagen die Leute, zu einfach, zu einfach. Man muss ihnen sagen, jeder muss von seiner Sünde umkehren, sich von seiner Sünde abwenden, sein Vertrauen in Jesus setzen, dann werden sie gerettet. Aber man kann nicht einfach sagen, jeder, der an ihn glaubt, empfängt Vergebung der Sünden. Nun, ihr hättet früher kommen und Petrus beraten sollen. Aber der arme Petrus, seine Botschaft war zu einfach, zu unkompliziert, zu bedingungslos. Jeder, der glaubt, empfängt Vergebung der Sünden durch das, was Jesus getan hat. Offensichtlich liebte der Heilige Geist diese Worte, denn genau in diesem Moment der Predigt kam der Heilige Geist herab. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und im übernächsten Vers wird berichtet, dass sie in Sprachen redeten. Das griechische Wort für fiel ist hier dasselbe, das verwendet wird, als der Vater des verlorenen Sohnes seinen Sohn sah, ihm entgegenlief und ihm um den Hals fiel. Es ist eine herzliche Umarmung, eine Liebesumarmung. Und der Heilige Geist hat uns allen dieses Jahr das Wort Umarmung besonders ans Herz gelegt. Der Heilige Geist umarmte sie alle herzlich. Also noch einmal, das erste Empfinden für den Heiligen Geist in unserem Leben, wenn wir im Heiligen Geist getauft werden, ist, dass wir geliebt sind. Betrachten wir zum Abschluss Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sagt Amen. Das erste Zeugnis ist, dass wir Kinder Gottes sind. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich als junger Teenager im Heiligen Geist getauft wurde. Damals gehörte ich einer Kirche an, die nicht an die Gaben des Heiligen Geistes wie Zungenreden glaubte. Ein Ältester erfuhr von meiner Taufe. Obwohl ich nur wenig wusste, vertraute ich auf den Herrn. Als ich von der Taufe im Heiligen Geist hörte, glaubte ich, und der Herr taufte mich in meinem Zimmer. Dabei entstand ein wunderschönes Lied. Möchtet ihr, dass ich es singe? Vielleicht das nächste Mal. Und als ich anfing, das meinen Leitern mitzuteilen, war das in einer Kirche, die nicht an die Taufe im Heiligen Geist heutzutage oder an die Gaben der Heilung und dergleichen glaubte. Der Mann sagte, weißt du, ich denke, du brauchst Befreiung. Und irgendwie war ich verwirrt. Ich sagte, das ist nicht von Gott. Er sagte, nein, vom Teufel. Also brachte er mich in eine Kirche, wo ein für Dämonenaustreibung bekannter Mann war. Er brachte mich zu dieser Kirche. Der Mann war ein Exorzist, um es anders auszudrücken. Er glaubte nicht an die Taufe im Heiligen Geist, aber interessanterweise glaubte er an Dämonenaustreibung. Also sagte er, okay, bete in Zungen. Er ließ mich dort sitzen, also tat ich das. Er sagte, ich binde diese Zunge im Namen von Jesus. Und die Zunge fuhr fort. Er sagte, ich schneide diese Zunge ab im Namen von Jesus. Und er hatte seine anderen Pastoren um sich, seine Leiter und all das. Es waren einige von ihnen da und ich war in der Unterzahl. Und sie, ich binde das. Schließlich wurde er müde. Er sagte, ich rufe den Erzengel Michael herab. Ich werde das nie vergessen. Mit seinen starken Seilen, um diese Zunge zu binden. Ich weiß nicht, was Michael getan hat, aber die Zunge fuhr fort. Schließlich wurde er müde. Er dachte nach, war ganz in Gedanken versunken. Der Älteste, der mich mitgebracht hatte von meiner Kirche, war auch da. Dann stand er auf und ging. Ich weiß nicht wohin, vielleicht auf die Toilette oder so, und er war müde. Und dann waren die Ältesten für eine Weile weg. Sie ließen mich dort mit einem seiner Assistenten, einem anderen Pastor. Und der Mann schaute sich um und sagte, hey, gerade als du in Zungen gebetet hast, glaube ich, du hast das Wort Shekinah gesagt. Ich sagte, wirklich? Ja, ja, Shekinah. Dann schaute er sich um. Shekinah bedeutet Herrlichkeit Gottes. Dann rannte er weg. Dieser Pastor war also heimlich ein charismatischer Typ, erfüllt vom Geist. Dann kam der andere Pastor zurück. Ich bin zu einem Schluss gekommen. Ich fragte, welchen? Er sagte, ich denke, dein Fall ist, dass du nie wirklich gerettet warst. Ich fragte, warum bin ich nicht gerettet? Ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Oh, weil, hast du die 10 Gebote gehalten? Fragte er mich. Ich sagte, 10 Gebote? Nein, ich kann die 10 Gebote nicht mal alle aufsagen. Er sagte, nun, lass sie mich dir zeigen. Er brachte die 10 Gebote und sagte zu mir, hast du das getan, wenn auch nur in deinen Gedanken? Ich sagte, ja, das getan? Ja, bist du sollst nicht begehren, dem Letzten. Er sagte, da, du hast alle gebrochen. Wie kannst du gerettet sein? Er sagte das wörtlich zu mir. Und so ließ er mich zurück. Also brachte mich mein Ältester nach Hause. Am nächsten Tag ging ich zu meiner Kirche. Es war Sonntag und der Älteste war da. Er fragte, wie geht es dir? Ich sagte, eines möchte ich dir sagen. Der letzte Teil, als er sagte, ich bin kein Gläubiger, dem kann ich nicht zustimmen. Etwas in mir sagt, ich bin ein Kind Gottes. Und es ist dem Ältesten hoch anzurechnen, dass er sagte, keine Sorge, ich glaube, du bist es. Lass dir von niemandem sagen, du bist kein Kind Gottes. Du weißt es innerlich. Und das ist so wichtig. Ich will noch einige Verse zurückgehen. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Jemand mag sagen, Pastor, ich kämpfe mit Pornografie. Wie hilft mir das alles? Nun, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Es ist nicht durch menschliche Kraft, nicht durch Willenskraft, nicht durch Disziplin, nicht durch puren Ehrgeiz, sondern der Heilige Geist wird dir helfen. Durch ihn weißt du, dass du geliebt bist, dass du ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes bist. Der vorherige Vers besagt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Diese Art der Furcht ist die falsche Art der Gottesfurcht, eine alttestamentliche Art. Ihr habt diesen Geist nicht empfangen. Beachtet das Wort wiederum. Ihr habt diesen Geist nicht empfangen. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern was? Ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Hört zu, ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Eines der ersten Laute eines Kindes ist Ba. Justins erster Laut war Ba, Ba. Es scheint, als habe Gott sie so gestaltet, dass sie Abba sagen. Ein hebräisches Kind nennt seinen Vater nicht Daddy, sondern Abba. Hier für uns transliteriert als Abba Vater. Der Geist der Sohnschaft lässt uns was? Abba rufen. Warum ist das wichtig? Achtet auf das Wort denn. Deshalb gehe ich die Verse rückwärts durch. Wenn ich sage, ich brauche jemanden, der mir hilft, dieses Podium wegzutragen, denn es ist schwer, beachtet, was das denn bedeutet. Es erklärt, warum ich Hilfe brauche. Denn bedeutet auch weil. Weil. Der Grund? Es ist schwer. Also, jetzt noch einen Vers zurück, weil es euch zeigt, was euch hilft. Das erklärt es. Versteht ihr? Schaut her. Aber was hat das mit Pornografie zu tun? Ich benutze Pornografie oder jede andere Sucht, die ihr haben könntet, als Beispiel. So werdet ihr frei. Der Geist der Sohnschaft gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, richtig? Und der Vers davor besagt, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wer möchte das? Er lehrt dich, was dir nützlich ist. Er leitet dich auf dem Weg, den du gehen sollst. Nun, wie wird man vom Geist geleitet? Der Heilige Geist leitet euch durch den Geist der Sohnschaft. Achtet auf den Vers davor. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Hört zu. Wenn ihr euch der Pornografie, dem Alkohol, der Fresssucht oder anderen sündhaften Auswüchsen des Fleisches hingebt, was auch immer es sei, hört zu, ihr werdet sterben. Das meint nicht unbedingt den physischen Tod. Letztendlich führt es zum physischen Tod. Aber es ist auch ein geistiger Tod. Ihr werdet feststellen, dass euer Verstand nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Tod in euren Beziehungen. Das ist oft eine reale Folge für Menschen, die pornografiesüchtig sind. Selbst ihr Verstand erhält sozusagen ein Todesurteil. Und das ist eine Konsequenz. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Das steht im Neuen Testament. Doch jetzt kommt die gute Nachricht. Wenn ihr durch den Geist die Taten des Körpers tötet, werdet ihr leben. Entweder ihr tötet die Taten des Körpers, oder diese sündhaften Taten werden euch töten. Aber wie bringt man sie zu Fall? Durch den Geist, nicht durch bloße Entschlossenheit. Nicht dadurch, dass ihr die Zähne zusammenbeißt und sagt, ich werde es tun, egal was es kostet. Nein, keine Willenskraft kann euch helfen, diese Süchte oder Bindungen zu überwinden. Sondern nur der Geist. Und deshalb steht geschrieben, wie manifestiert sich das, wie lässt man den Geist wirken? Man wird vom Geist geführt. Wie fühlt es sich an, geführt zu werden? Er gibt euch das Gefühl, geliebt zu sein, ein Kind Gottes zu sein. Seht ihr, wie wichtig es ist, den Menschen, den Sohn Gottes, zu predigen? Ich glaube an Buße. Buße ist wichtig. Aber manchmal wird sie gar nicht erwähnt, okay? Wie im Johannesevangelium, wo das Wort Glauben so oft verwendet wird. Buße hingegen kommt dort kein einziges Mal vor. Aber ist Buße wichtig? Ja, aber hört, wenn ihr euren Glauben auf Jesus setzt, wie es in Apostelgeschichte 10 heißt, wer an Jesus glaubt, dem werden die Sünden vergeben. Das Wort Buße steht dort nicht, aber jedes Mal, wenn ihr glaubt, tut ihr Buße. Lasst mich das erklären. Buße bedeutet nichts anderes als Umkehr. Ich schaue Pastor Daniel an. Das bedeutet, ich wende mich ab, kehre mich um vom Bildschirm. Und wenn ich mich zum Bildschirm wende, wende ich mich von Pastor Dan ab. Ich schaue auf den Bildschirm. Also jedes Mal, wenn ihr euch Gott zuwendet, kehrt ihr der Sünde den Rücken zu. Sünde passt nicht zusammen mit Gott. Ich hoffe, ihr versteht das. Also müsst ihr Buße, Umkehr, nicht extra erwähnen. Glaube an Christus schließt Umkehr mit ein. Versteht ihr? Dies ist der Geist der Sohnschaft, den wir den Leuten von Anfang an hätten verkünden sollen, besonders in der charismatischen und geisterfüllten Welt. Denn sie sind diejenigen, die an die Taufe im Heiligen Geist glauben. Wir haben ihnen gesagt, es geht nicht um die Liebe zur Macht, sondern um die Macht der Liebe. Er kommt, um dich wissen zu lassen, dass du geliebt bist. Gott liebt dich. Du bist das Objekt von Gottes Zuneigung und Liebe. Du bist ein Kind Gottes. Das vermittelt dir ein Gefühl des Erbes. Amen. Mein Sohn muss mich nicht bitten. Oh, Hauptpastor von New Creation, würdest du so freundlich sein, mir ein Glas Milch zu geben? Wenn jemand so etwas sieht, könnte man denken, ich sei ein tyrannischer Vater, oder? Nun, mein Sohn geht einfach hin, jemand gibt ihm die Milch und er trinkt. Ich muss ihn lehren, Danke zu sagen, richtig? Er nimmt. Warum? Er ist Teil der Familie. Wir müssen sie nur lehren, Danke zu sagen. Denn das gehört auch zu Charis. Dank. Seid ihr noch dabei? Denn weiter kann ich euch heute nicht bringen. Warum? Wegen der Zeit. Wir sind alle an die Zeit gebunden, okay? Ich muss euch jetzt gehen lassen. Ich hoffe, ihr schätzt es, dass ich gekommen bin, nur um euch das alles zu sagen. Okay, preist Jesus. Halleluja. Amen. Denk daran, du bist geliebt. Wie Johannes, der die Liebe von Jesus für sich ganz persönlich annahm. Obwohl Jesus alle 12 Jünger liebte, nannte Johannes sich den Jünger, den Jesus liebte. Stell dir vor, wie sich Petrus fühlte, das immer wieder zu hören. Es ist das Privileg eines jeden zu glauben, denn er liebt dich mit einer persönlichen Liebe. Sei dir dessen bewusst. Wisse, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn du betest, ist es wie ein Familiengespräch. Du sprichst nicht mit einem Gott in weiter Ferne. Nein, nein. Wir können Gott als Gott anbeten, aber er ist der Vater, wenn es um Gebet geht, wenn es um Gemeinschaft mit ihm geht. Nun neigt bitte alle den Kopf und schließt die Augen, überall dort, wo dies gerade gesehen wird. Lieber Zuschauer, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Es ist kein Zufall, dass du heute dieses Wort hörst. Wenn du dein Vertrauen in den Herrn Jesus Christus setzen möchtest, bete jetzt mit mir. Sag, Vater im Himmel, danke für das Geschenk deines Sohnes, meines Herrn Jesus Christus. Ich glaube, dass Christus für all meine Sünden am Kreuz starb, begraben wurde und du ihn am dritten Tag von den Toten auferweckt hast, um damit zu verkünden, dass ich gerechtfertigt bin. Ich glaube, dass alles, was er für mich am Kreuz getan hat, vollständig wirksam und vollendet ist. Mir sind all meine Sünden, vergangene, gegenwärtige und zukünftige, vergeben. Und Jesus Christus ist mein Herr. Im Namen von Jesus. Amen. Stehen wir gemeinsam auf. Ich möchte euch segnen mit dem Segen, den Paulus über die Gemeinde in Korinth aussprach, die eine sehr fleischliche Gemeinde war. Nicht, dass ihr fleischlich seid. Aber stellt euch vor, wenn das über eine fleischliche Gemeinde gesagt werden kann, wie viel mehr dann über die New Creation Church? In der kommenden Woche, von nun an und durch die ganze Woche, sei die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch allen im Namen von Jesus. Und alle Kinder Gottes sagen Amen. Wir sehen uns. Gott segne euch.